Das Volk auf den Tribünen im Konvent bekundet lärmend seinen Beifall. Die Versammlung bewahrt tiefstes Schweigen. Ein Konventsmitglied steht auf und ruft, der Konvent ist bereit, auf seinem Posten zu sterben. Die Kollegen folgen seinem Beispiel und wiederholen mit erhobener Hand den Schwur. Einer sich die Brust entblößend zu den Tribünen. Die über unsere Leichen nach uns kommen, können dem Wohl des Volkes nicht mit größerem Eifer dienen. Ein anderer? Am heutigen Tag wiederholt sich der 12. Germinal. Man fordert die Verfassung von 93. Nichts anderes wollen wir auch. Aber man muss sie in der richtigen Form herausbringen. Man muss sie durchführbar machen. Gerade in diesem Moment wird über die Ausführungsgesetze beraten und sie werden bald abgeschlossen sein. Volk, ich beschwöre dich im Namen der Freiheit, die du dir erobert hast, schände nicht den Ruhm so vieler Mühen. Nur wenige Tage noch und deine Leiden haben ein Ende. Applaus, Applaus. Eine Zeit lang wechseln sich Konventsmitglieder beim Reden ab. Schließlich wird der Entwurf zu einem Erlass vorgelegt. Artikel 1. Die Kommune von Paris ist der gesamten Republik gegenüber verantwortlich für jeden Angriff auf die Nationalversammlung. Artikel 2. Alle Bürger werden gemeinsam und persönlich aufgefordert, sich sofort an den Ort ihrer Sektion zu begeben, um dort die Weisungen des Konvents entgegenzunehmen. Artikel 3. Wer eine Stunde nach Veröffentlichung des Erlasses sich nicht in seine Sektion begeben hat, wird für alles, was geschieht, zur Verantwortung gezogen. Und so weiter. Insgesamt 11 Artikel. Der Entwurf wird angenommen. Die Frauen auf den Tribünen brechen in Gelächter aus. Eine Abordnung der Sektion Bon Conseil wird vorgelassen. Der Wortführer, Bürgervolksvertreter. Die meisten Lebensmittel sind heute ebenso reichlich vorhanden wie in den vergangenen Jahren. Und dennoch hat zügellose Habsucht die Preise verhundertfacht. Man breitet jeden Tag im Überfluss vor den Augen des Volkes Nahrungsmittel aller Art aus. Aber nur zu unerschwinglich hohen Preisen können die Mitbürger ihre lebensnotwendigsten Bedürfnisse befriedigen. Ist es erlaubt, dass derjenige Teil des Volkes, der über die Lebensmittel verfügt, nach seinem Belieben den Bürger hungern lassen kann? Es ist das alte Thema, die Freiheit des Marktes und der Unterschied zwischen lebensnotwendigen Bedarfsgütern und Luxusartikeln. Der Gegensatz von Brothandel und Indigohandel. Auch Präsident Kennedy sprach sich dafür aus, Nahrung als Waffe zu nutzen. Der Konvent beschließt, die Petition der Abordnung von Bon Conseil an die Ausschüsse weiterzuleiten. Die Frauen von der hintersten Tribüne steigen auf die Bänke und rufen Brot her, Brot her. Du pain, du pain. Vergebliche Versuche, die Frauen zur Ruhe zu bringen. Die einen lachen über das Verhalten, das der Konvent an den Tag legt, die anderen drohen den Volksvertretern und ihrem Präsidenten mit der Faust. Der Tumult dauert eine gute Viertelstunde. Du pain, du pain. Der Präsident verschafft sich nach einer weiteren Viertelstunde Gehör. Dieses ganze Rumgeschreie hier wird das Eintreffen von Lebensmitteln auch nicht um eine Sekunde beschleunigen. Eine Frau? Wir haben lange genug geduldig gewartet zum Henker. Die Mehrheit des Konvents steht voller Entrüstung auf und verlangt die Festnahme der Frau. Die vom Konvent auf der äußersten Linken verhalten sich stillschweigend. Ein Abgeordneter, ich fordere den Präsidenten auf, die obere Tribüne räumen zu lassen. Tumult. Der Präsident, als Ruhe einkehrt, ich mache den Vorschlag, einen unserer Kollegen über sehr erfreuliche Neuigkeiten Bericht erstatten zu lassen. Es ist ihm tatsächlich in der Zwischenzeit gelungen, Schwierigkeiten bei den Lebensmitteltransporten aus dem Wege zu räumen. Und man wird von ihm hören. Nein, nein, Brot wollen wir. Wieder Tumult. Ein Abgeordneter, glaubt ihr etwa, dem Konvent Angst machen zu können? Der Abgeordnete Ferraud, wir werden bereit sein, unser Leben zu lassen, wenn es sein muss. Der Präsident? Ich erkläre feierlich, eher zu sterben, als die Missachtung des Konvents zu dulden. Die Frauen lachen. Der Präsident? Zum letzten Mal mache ich die Tribünen darauf aufmerksam, dass ich räumen lassen und die Ruhestörer nach ihrer Festnahme dem Revolutionstribunal übergeben werde.